Nee, als großer Bergmann-Fan und auch vor allem Fan von Szenen einer Ehe ist es natürlich ein schönes Kompliment. Und dennoch tut man sich immer so schwer mit Vergleichen jetzt, weil jetzt kommt gleich so der Film in meinen Kopf, wo ist die Parallele? Es geht ja über Jahre bei diesem Paar. Bei dem Paar bei Bergmann, bei Ihnen sind es wenige Genau, Tage. das sind nur ein paar Urlaubstage, so 12 oder sowas. Wir haben den ehrlich gesagt auch Wir im haben Vorfeld geguckt. als Vorbereitung zu Also dem nicht irgendwie Film. nachzuspielen, aber. Nee. Wir haben so viele Liebesfilme einfach angesehen. Als Vorbereitung auf die Rollen direkt. Genau. Aber wenn Sie solche Filme anschauen, zum Beispiel diesen Szenen einer Ehe, was nimmt man dann mit in die Arbeit an so einem Film, wie Sie ihn jetzt gedreht haben? Ja, man beobachtet einfach, wie das ist, also wie ein Paar rüberkommt, finde ich. Also wie zwei Menschen miteinander sind, auch im Film, wo man ja immer auch weiß, sie sind ja nicht wirklich zusammen, man ist ja Schauspieler. Und darauf habe ich sehr, ja, auch immer wieder das beobachtet. Bei Ihnen ähnlich, Herr Eidinger? Ja, ich finde es immer extrem wichtig, sich so Filme zusammen anzugucken. Also das machen ja viele, das macht man ja auch im Theater. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, dass man sagt, spiel es jetzt mal so wie in dem Film oder so. Ich glaube, das vermeidet man eher. Man versucht ja eher das Gegenteil. Wenn man merkt, das hat man schon mal irgendwo gesehen, dann macht man es halt gerade nicht. Aber was ich wichtig daran finde, ist, dass man sich sozusagen als Gruppe auf ein Thema einschwört und dass man eine gemeinsame Fantasie für was entwickelt. Und da guckt ja dann nicht nur Birgit und ich zu, sondern da guckt dann auch der Kameramann zu und Maren zeigt die Filme dann. Machen alle die Regisseurin? Genau. Und davon profitiert man dann bei den Dreharbeiten, ohne dass man das jetzt nochmal so explizit thematisieren muss. Und wir wussten auch, dass diese Sexszenen zum Beispiel nicht ohne sind und dass es vielleicht gut ist, sich da ein paar Sachen vorher anzugucken, um auch anhand von einem anderen Film schon mal zu sagen, das gefällt mir nicht oder sowas finde ich blöd oder das Das ist ist gut oder sowas. genau. Ja, aber wie geht man da mit um und wie will man das zeigen und so? Und was brauchst du? Wir haben ja zwei da drin und finden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt statt. So am Anfang und dann kurz vor Schluss des Filmes. Ja, und wo ist da der Unterschied von vorher zu nachher und sowas? Und darüber ist natürlich wichtig zu diskutieren, weil das sind immer so, ja, prekäre Situationen. Und wenn man aber darüber redet und sich einig ist, dann, ja, erleichtert das das unglaublich. Was für Regeln, Verabredungen, Modelle haben Sie gefunden für diese Sexszenen im Darüberreden? Trocken üben. Ja, und viel Was heißt Alkohol. das? Ja, man geht so vorher alles ganz genau durch, damit man, wenn man nackt ist, dass es dann einfach so, das ist immer unangenehm, dann steht man immer da so und dass es dann irgendwie so im Fluss bleibt und dann hat man so trocken, okay, da ist die Kamera da und da und da und da und da und dann Ja, kommt Maren man hat es durch. echt super gemacht. Also, das ist immer echt heikel, weil Birgit und ich, wir kannten uns ja vor dem Film auch nicht. Und es ist ja dann doch immer noch mal intimer, wenn man tatsächlich nackt miteinander im Bett liegt. Und da kann man dann auch nicht mehr viel spielen, weil es ist tatsächlich dann so. Und Maren hatte so ein kleines Buch auf dem Flohmarkt gekauft, wo so, glaube ich, fehlte nicht wirklich eine Stellung, die wir uns dann angeguckt haben. Und dann konnte man sich halt entscheiden, was einem gefällt. Und man guckt dann natürlich auch, was vorteilhaft aussieht und wo man sich unwohl fühlt und so. Und dann kann man das fast choreografieren, oder das haben wir zumindest gemacht. Ja, und das hilft dann unglaublich, weil man sich sicherer fühlt. Wie würden Sie das beschreiben, was da ausbricht in diesem Film zwischen diesem Frau und dieser Mann? Was für ein Problem haben die beiden miteinander? Also ich glaube, das Problem von Chris ist, dass er in erster Linie sich selber im Weg steht und sich sehr viel mit sich auseinandersetzt und mit seinem Ehrgeiz und was er erreichen will. Und ich glaube, es ist eine Phase in dem Leben eines Mannes, so mit Anfang 30, wo man das erstmal so Bilanz zieht und denkt, was habe ich eigentlich bisher geschafft und inwieweit bin ich eigentlich meinen Ansprüchen gerecht geworden oder trage ich nicht mein Leben lang Ideale vor mir her, die ich nie umsetzen werde. Und das stürzt ihn, glaube ich, in gewisser Weise in eine Krise und da vergisst er dann auch ein bisschen seine Beziehung. Und das merkt, glaube ich, Gitti. Ja, und ich fange halt dadurch an, glaube ich, das sehr auf mich zu beziehen und kann das gar nicht lesen, in welchem Konflikt er steht. Ahne zwar so ein bisschen, dass es darum geht, aber manchmal, oder ich merke auch, wenn man so selbst mit sich nicht einig ist gerade oder sich so, ja, mit sich in einem Konflikt befindet, man das gar nicht artikulieren kann oft, sondern erst, wenn man es geschafft hat, da rauszukommen, dass man das dann benennen kann, was war, aber in dem Moment, wo es ist, so schwer ist, das so in Worte zu fassen. So, und da gibt es ja diese berühmte Szene auf der Couch, wo ich endlos monologisiere und er einfach dann irgendwann sagt so... Die berühmte Szene ist auch... Naja, also wo die... Also nein, wir kennen sie auch. Als Beispiel, das ist blöd. Nein, also ich sitze auf einer Couch und monologisiere und dann sagt halt Chris irgendwann so... Sie erklären ihm seine Probleme. Was bei ja, genau, ich erkläre ihm seine Probleme ja. Und dann meint er, das war nicht gar nicht das, worüber ich reden wollte. Dieser Liebeskonflikt ist ja das eine große Thema und die Entwicklung dieser Liebe in dem Film. Interessanterweise passiert das ja alles im Ferienhaus der Eltern da auf Sardinien, also in einem Ort, den sich diese Eltern da gebaut haben. Es gibt auch das Zimmer der Mutter, das voller Vögel ist aus Glas und anderen Materialien. Das ist auch so ein bisschen so ein verwunschener Ort, das hat man den Eindruck. Wie wichtig war auch dieses Thema für Sie, dass da eine Generation sich so im Raum der anderen bewegt und sich auch so mit den Mustern der Älteren auseinandersetzen muss? Ja, ich glaube, sehr viel oder sehr stark beeinflusst die das auch, dieses Rollenbild, was die Eltern gelebt haben, was sie jetzt leben. Also vielmehr auch Chris, das ist ja das Haus von Chris' Eltern und ich komme da als Freundin ja mit in das Haus. Ich kenne es so von mir selber, dass es natürlich immer ein großer Moment ist, wenn man seiner Familie die Freundin präsentiert. Und der noch größere Moment ist eigentlich, wenn man seiner Freundin die Familie präsentiert. Weil man natürlich sowieso sein ganzes Leben damit beschäftigt ist, sich an der eigenen Vergangenheit oder an den Eltern abzuarbeiten. Und ohne dass die da auftreten, die Eltern sind die natürlich durch dieses Haus permanent anwesend. Und was ich so schön finde, ist, es ist ein Ferienhaus. In einem Ferienhaus habe ich so das Gefühl, stecken sowieso noch viel mehr Altlasten, weil alles, was man zu Hause nicht mehr haben will, packt man in dieses Ferienhaus, weil man es nicht wegschmeißen will. Und jeder Kantenhocker bringt natürlich auch eine schöne Erinnerung mit sich. Also Kantenhocker meine ich jetzt diese kleinen Tierchen, die so auf der Kante vorm Regal sitzen. Mhm. Und auf der einen Seite ist es der absolute Horror, auch in diesem Übermaß, aber es hat auch was Schönes, es hat halt beides. Natürlich gibt es Chris auch ein Gefühl von Geborgenheit und von Zuhause, aber trotzdem sieht man sich immer in der Situation, dass man sich dazu verhalten muss vor der Freundin und sagen, das hat eigentlich mit mir nichts mehr zu tun und ist doch total lächerlich. Meine Mutter sammelt Katzen und so. Und diese Hausführung ist halt der absolute Verrat. Ja, muss ich ja extrem lächerlich, also die Figur des Chris. Dieser Film, das ist ja der zweite Film von Maren Arde, der Regisseurin. Sie wird gelegentlich zu einer bestimmten Filmrichtung gezählt, zur Berliner Schule, also zu anderen Regisseurinnen und Regisseuren, die sich vor allem mit Alltag herumschlagen, mit sozialer Wirklichkeit viel beschäftigen, ohne dem Ganzen so einen großen, glamourösen Schein überzuhelfen. Also sehr realistische, manchmal auch harte Filme. Christian Petzold ist einer der herausragenden Vertreter. Sind das für Sie als Filmschauer, als Kinogänger, ist das eine Filmrichtung, die Sie auch besonders interessiert? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was diese Filmrichtung wirklich ist, weil ich glaube, das ist momentan, ist es einfach so ein Überbegriff für etwas geworden. Und ich glaube, wenn man die Leute fragt, was ist denn Berliner Schule wirklich? Also so, es ist ja nicht nur ein Alltagsproblem, das hier bewältigt wird, das ist dann jeder Alltagsproblemfilm, ist dann Berliner Schule, so ist es ja nicht. Das ist ja eine, hat ja auch dann mit einer Erzählstruktur der Filmsprache zu tun. Ehrlich gesagt, ich für mich wähle nicht aus, ob das ein Film ist, der zur Berliner Schule passt, sondern ich wähle immer nur aus, was ist das für ein Buch, wer erzählt es und was hat das alles mit mir zu tun? Und da geht es mir auch gar nicht um Haupt- oder Nebenrolle, sondern es geht mir darum, was ist das für eine Erzählweise und welche Gedanken stehen dahinter. Und das ist das, wie ich was auswähle. Wie ist das bei Ihnen, Lars Eidinger und der Berliner Schule? Ich meine, ich schätze diese Filmemacher sehr und es ist ja ganz oft mit diesen Schubladen so, dass das ist von außen irgendwie benannt und tun sich die Leute relativ schwer, sich da einzuordnen. Ja, vor allem, weil man seine eigene Handschrift ja auch haben möchte und dann wird das so die Handschrift Berliner Schule-Film einfach draußen, ich glaube. Das möchte man aber auch nicht. Ja, ich habe da vor allem immer so Klischees im Kopf, die ich total doof finde und damit hat auch weder Christian Petzold noch Maren Arde was zu tun und zwar von so endlosen Szenen, wo nichts passiert und jemand nur seine Schuhe zubindet. Und der Ton ist sehr laut. Ja, so, das verbinde ich mit einem Klischee von Berliner Schule und das interessiert mich gar nicht. Ich hab nur gerade drüber nachgedacht, dass Punk oder Rock'n'Roll, ja, jeder will Punk und Rock'n'Roll sein, da sagt ja auch keiner, nee, in die Schublade passe ich nicht. Aber bei Berliner Schule ist es, glaube ich, anders. Ich glaube, das will keiner sein.